In knapp einer Stunde sind Sie also gefragt, können Sie sich hier äußern zu dieser Gesundheitsampel? Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Wolfschmidt. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Foodwatch. Ein gemeinnütziger Verein ist Foodwatch, der für das Recht der Verbraucher auf qualitativ gute und gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel kämpft. Guten Tag, Herr Wolfschmidt. Ich grüße, Herr Hanselmann. Sie befürworten diese Ampelkennzeichnung. Warum eigentlich? Weil sie ein bewährtes System ist. In Großbritannien gibt es die seit 3 Jahren auf freiwilliger Basis und auf rund 10.000 verschiedenen Produkten. Ein nachweislich bewährtes System, das den Verbrauchern eine erste Orientierung gibt beim Einkauf im Supermarkt über den tatsächlichen Gehalt von Fett, Salz und Zucker insbesondere in zusammengesetzten Lebensmitteln, also Fertigprodukten zum Beispiel. Und auf diese Weise ist es auch ermöglicht, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen und bewusster einzukaufen. Und es ist nicht so, dass die Engländer dann alle rot gekennzeichneten Lebensmittel einfach liegen lassen. Also zumindest sagt die britische Lebensmittelbehörde, die dieses System initiiert hat vor mehreren Jahren und die jetzt eine sehr umfangreiche wissenschaftliche Studie, über 150 Seiten lang, vorgelegt hat, dass diese Ampelkennzeichnung, also die Ampelfarben, von den Konsumenten am besten von allen Nährwertkennzeichnungssystemen, die man so im Moment diskutiert, verstanden werden. Und dass insbesondere Leute, die sich nicht so sehr für Ernährung interessieren, die also nicht die Kalorienzähler sind oder die Gesundheitsapostel für sich selber, dass insbesondere solche Menschen mit der Ampel am besten zurechtkommen. Nun geht es dabei allerdings nur um Zucker, Fett oder Salz. Also zum Beispiel, ob das Lebensmittel jetzt aus gentechnischer Produktion ist oder so, kann ich daran ja nicht erkennen. Exakt. Im Kern ist es ein System, das die wichtigsten Nährwerte, die für die Kalorienanzahl und auch für eine ausgewogene Zusammenstellung der Ernährung eine wichtige Rolle spielen, nämlich Fett, Zucker, Salz, kennzeichnet. Das ist im Grunde wie im Straßenverkehr. Eine Ampel regelt ja nicht etwa die Frage, ob man Tempo 30, Tempo 50, Tempo 80 fahren darf oder ob man da parken darf oder nicht, sondern die sagt einfach, man hat Vorfahrt oder man muss warten. Es gibt schlicht und ergreifend, so sagen auch die Wahrnehmungspsychologen, die sich mit solchen Kennzeichnungssystemen beschäftigen, kein System, das alle Informationen auf einmal liefern kann, ohne dass man dann verwirrt wäre. Nun haben wir ja gehört, dass ein großer Tiefkühlkosthersteller, also Froster, dieses freiwillig tut, aber nur bei 4 Produkten. Das macht ja nun noch gar keinen Sinn, oder? Das macht auf jeden Fall so, wie der erste Vogel nicht den Sommer macht, so macht auch ein Hersteller mit einer, zwar immerhin mit einem Viertel seines Umsatzangebotes, natürlich noch nicht wirklich Sinn. Entscheidend wäre, dass es eine entsprechende gesetzliche Regelung gibt, dass alle Hersteller verpflichtet sind, auch die eigentlich uns ja hinters Licht führen wollen mit ihren Produkten und mit ihrer Werbung, dass alle verpflichtet werden, die Ampel einzusetzen. Dann kann man vergleichen und dann macht es auch wirklich Sinn. Eine Emnet-Umfrage von vor 6 Wochen belegt, dass 2/3 der Deutschen für diese Ampelkennzeichnung sind, in Bayern sogar 75%. Ich weiß nicht, warum dort so viele mehr. Warum sperrt sich denn die Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner aus ihrer Sicht gegen die Gesundheitsampel auf Lebensmitteln? Frau Aigner tut ja so, als sei sie gar nicht so richtig zuständig für diese Nährwertampel. Fakt ist, die Diskussionen im Europäischen Rat, also wo die einzelnen europäischen Regierungen miteinander darüber verhandeln, über diesen Gesetzesvorschlag, der seit 1,5 Jahren auf dem Tisch liegt, ist natürlich das Gremium, wo die Bundesministerin oder auch die gesamte Bundesregierung sagen könnte, unsere Bevölkerung will eindeutig die Ampel als Nährwertkennzeichnung haben. Das ist das beste System nachweislich. Deswegen fordern wir das. Und wenn es nicht für ganz Europa möglich ist, so muss es zumindest so sein, dass die Mitgliedstaaten, die die Ampel einführen wollen, das auch tun können. Im Moment ist es so, dass der Entwurf sagt, keine Ampel, und dass der Entwurf auch sagt, Mitgliedstaaten dürfen sowas wie die Ampel gar nicht einführen. Frau Aigner weiß das ganz genau, tut aber so, als müssen sie sich erst noch entscheiden und eine Meinung bilden. Und aus unserer Sicht ist das tatsächlich eine Täuschung der Öffentlichkeit, die nur zu einem Zwecke dient, nämlich vollendete Tatsachen entstehen zu lassen, um dann zu sagen, wir hätten ja vielleicht doch gewollt, können jetzt aber leider nicht mehr. Vielen Dank, Matthias Wolfschmidt, stellvertretender Geschäftsführer von Foodwatch für Deutschlandradio Kultur. Nach den Nachrichten die mit Spannung erwartete Rede Barack Obamas in Kairo aus der Sicht des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani. Wie hat sie gewirkt, diese Rede in der muslimischen Welt, ist dann unsere Frage.